Das war Soulstew und es geht gleich weiter mit Klingding. Martin, herzlichen Dank für die tolle Sendung und Klingding sendet die nächsten 2 Stunden mit aktueller Musik, vorgestellt von Gerd Vierkötter und Heiner Metzger, und wir stellen neue Tracks, die wir gefunden haben oder die gerade neu erschienen sind auf den verschiedenen Plattformen vor. Und Klingding ist ja die Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat bei FSK von 22 bis 0 Uhr oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Da kann man sie weltweit hören. Und wenn alles klappt mit der Technik, dann kann man sie auch nachhören unter der Webseite www.hierunddaa.de/klingding.html. Und wir fangen gleich an mit den verschiedenen Tracks, die wir vorbereitet haben für diese Sendung. Und ich beginne mit einem Stück von Jasmine Guffaut. Jasmine Guffaut ist eine Künstlerin und Komponistin, die in Berlin lebt und an der Schnittstelle von politischen, technischen und sozialen Infrastrukturen arbeitet. Sie tritt entweder live auf oder macht Soundinstallationen oder verschiedene andere Tätigkeiten, die sich mit dem Klang beschäftigen, dem Potenzial von Klang, sich mit aktuellen politischen Fragen auseinandersetzen. Und das Stück, das ich vorstelle, ist eigentlich eine Sonifikation. Es gab vor einigen Jahren mal eine Sendung bei Klingding, da hatte ich das Thema Sonifikation zum Sendethema gemacht und als eine Verklanglichung von Phänomenen des Nicht-Akustischen. Und in dem Fall könnte es ein akustisch sein, aber ist es nicht. Es sind Real-Time-Sonifikationen von Metadaten aus den Twitter-Accounts von damals im Februar 2019 ist es entstanden, am 17. Februar 2019 um 21.30 Uhr, also fast genau vor 2 Jahren. Und die Sonifikation der Metadaten stammen von Donald Trump, Narendra Modi, Justin Bieber, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, YouTube, CNN und the BBC. Und daraus hat sie ein Stück gemacht, das sie Sonic Warrior nennt. Das hören wir jetzt. Thank you. Nach Sonic Warrior von Jasmine Dufou hörten wir gerade ein Stück, und zwar war das ein Nocturne für 16 Light Switches, konzipiert und komponiert von Matthias Wettel und interpretiert vom NADA Ensemble. Das NADA Ensemble ist ein Ensemble für aktuelle Musik. Ja, das war ein Nocturne für 16 Light Switches. Für Musiker im Lockdown. Das gebe ich weiter. So, jetzt Gerd Vierke da am Mikrofon. Und ich möchte heute beginnen mit einem Stück von einem Schlagzeuger namens Christian Lillinger, der sicherlich bekannt ist für Leute, die sich ein bisschen mit improvisierter Musik beschäftigen. Und ich habe ein Stück rausgesucht, das ich spielen möchte von 2019. Ist auch erschienen auf einer Doppelvinylplatte, auch auf CD, auf Christian Lillingers eigenem Label namens Pleist. Und die Band heißt Christian Lillingers Open Form for Society, mit einer Menge Leute. Ich kann ein paar vorlesen. Natürlich Christian Lillinger am Schlagzeug, Kaya Draxler Klavier, Corey Smythe auch am Klavier, Elias Stemmes-Eder am Synthesizern und Klavier, Christopher Dell Vibraphon, Roland Neffe Marimbaphon, Vibraphon und Glockenspiel, Lucy Railton Cello, Peter Eld am Bass und auch elektrischer Bass, Robert Land-Fährmann am Kontrabass, Ron Stabinski Synthesizer, Antonis Anisegos auch am Klavier, und das ganze Stück heißt, glaube ich, Aorta, wenn ich das richtig gesehen habe. okay, jetzt wieder ein solistisches Stück, das in der, auch in der Corona-Zeit entstanden ist. Ja, so wie ich sehe. Oh, es gibt schon neues Zeitalter, Corona-Zeit. Okay, und zwar ist die Komposition schon älter, und zwar von Karl-Heinz Essel, Trois sans note, für Toy-Piano, Trois sans note für Spielzeugklavier, also 300 Noten in 3 Minuten 5 Sekunden, eine Spielzeugklavierkomposition von Karl-Heinz Essel. Ich könnte jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie er das musikalisch analysiert. Also sie sind, das Tempo ändert sich und beginnt mit dem langsamen und wird dann also im langsamen Tempo von 50 Metronom, also ein bisschen länger als nächste Sekunde ist der, die Viertel, und es steigert sich dann auf 400. Und okay, das werden wir alles jetzt gleich hören und uns einlassen in die Musik von Karl-Heinz Essel. Das hat er selber produziert vor ungefähr einem Jahr in seinem Studio, und heißt Trois sans note. Nach den Trois sans note von Karl-Heinz Essel ein Stück von Martin Idan, Ptelea, Canzona für Bassklarinette. 2014 geschrieben in einer Raumzeit- oder Zeitraumnotation. Und das Stück wird gleich zu hören sein in einer Interpretation von Heather Rush. Und Ich bin mir immer noch nicht so ganz im Klaren, also auch bei dem Text, der von Martin Idern dazu geschrieben wird, zu dem Stück und den Aufführungsformen, ob Heather Rush das in also wirklich solistisch gespielt hat oder ob es eine Zuspielung gab, darüber gibt der Klappentext sozusagen keine Auskunft. Martin Idern weist darauf hin, dass es drei verschiedene Notensysteme sind, die, wenn möglich, gleichzeitig zu interpretieren sind. Wenn nicht möglich, kann eben auch was durch eine Zuspielung von einer sogenannten Frampton-Röhre, also zur Verstärkung von Sinuswellen durch den Klarinettenkörper, ist die geeignete Frampton-Röhre, kann das passieren. Aber hören wir jetzt mal selber, wie Heather Rush das interpretiert hat. Ist ein Stück von ein bisschen mehr als 8 Minuten. Ptelea. Thank you. Ich möchte jetzt ein Stück spielen aus einem Dokumentarfilm. Und zwar gab es 1981 einen Dokumentarfilm über Cecil Taylor, über den Pianisten Cecil Taylor. Ich glaube, man muss nicht so viel Wort über Cecil Taylor verlieren. Diese Dokumentation war von Ron Mann und die hieß, trägt immer noch den Titel Imagine the Sound. Und da gibt es natürlich nicht nur Interviews zu sehen, sondern Cecil Taylor spielt auch eine ganze Menge. Und genau, ich spiele jetzt eine circa 10-minütige Improvisation von John Taylor. Nicht John Taylor, Cecil Taylor natürlich. Thank you. Okay, so ein gewisses Knistern und Rauschen da drin zu hören, und landläufig wird das auch als Noise formuliert und benannt. Und darum geht es auch bei dem nächsten Stück, einem Track von einem Album, das 2020 im November erschienen ist bei Bandcamp auf dem Label von Ignaz Schick Zarek. Und da sind 1, 2, 3, 4 Musikerinnen zusammengekommen. Andrea Armke, Minidisc Player, Sampler, Annette Krebs, elektroakustische Gitarre, Andrea Neumann, Inside Piano, Mixing Desk und Ignaz Schick, CD und Minidisc Player, Kontaktmix, Objects und Electronics. Und das ist eigentlich eine ältere Aufnahme, die so im Jahr 2000 erschienen ist. Und da entstand eine Aufnahme, die eigentlich für so ein Festival gedacht war, als ein neues akustisches, elektroakustisches Quartett aus den 4 Musikerinnen. Und die haben sich dann für mehrere Tage zurückgezogen und erstmal das, was sie zusammen spielen wollen können und tun, aufgenommen, und daraus ist jetzt circa 20 Jahre später ein Album entstanden, das den Titel hat The Anatomy of Noise, und davon hören wir jetzt den Part 3. Nee. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding. Und als nächstes hören wir ein Stück für sogenannte Doppeltrompete von der kanadischen Musikerin, Performerin und Komponistin Sarah Bell Reed. Und das Instrument sieht etwas seltsam aus. Es hat wirklich zwei Trompetenöffnungen, aber natürlich nur ein Mundstück. Und Sarah komponiert auch und benutzt aber auch viel Elektronik in ihren Stücken, benutzt auch die Programme Max MSP und hat dieses Stück auf einer Platte veröffentlicht, die im Oktober 2019 erschienen ist. Und ich möchte ein kurzes Stück daraus spielen von circa 2,5 Minuten. Und das mit der Doppeltrompete und den Electronics, das klingt folgendermaßen. Das war Sarah Bell Reed an der Doppeltrompete. Als nächstes möchte ich ein Stück spielen, über das ich eigentlich sehr wenig weiß. Ich weiß auch eigentlich gar nichts über die Musiker. Das Stück trägt den Titel oder die Band, ich nehme an, es ist der Bandtitel BFFFTH. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Aber ich weiß so viel, dass die Musiker wohl in Brisbane, Australien beheimatet sind. Da hätten wir am Klavier, jetzt muss ich wirklich hier gucken, Markus Zografos, an der Gitarre Karl Monticone und am Saxophon Petar Kocic. Thank you. Okay, es geht weiter mit einem Kurzfeature, und zwar einem Feature zu einem Festival. Man hört und staunt. Ein Festival, das in zwei Wochen beginnen soll. Ungefähr am 4. März beginnt das Festival Paripar, Festival für Radio, Pop, Kunst und Rotation, und geht dann bis zum 7. März 2021 in Hamburg, Welt und All. Warum, erkläre ich später noch. Die Webseite ist www.paripar.com. Obwohl, nach dem, was ich da bisher gesehen habe, ist da noch gar nicht so viel zu sehen. Am besten guckt man bei www.vamh.de. Da sind die einzelnen Tage bzw. das Programm und das Line-up aufgestellt und geschrieben. Der sozusagen materielle Ort des Festivals ist das Westwerk und sind weitere Splitterorte in der Stadt. Ich lese mal aus der Ankündigung von Paripar vor. Paripar verwirbelt in seiner dritten Ausgabe erneut experimentelle Popmusik, Kunst, Film und Performance. Zwischen Radiowelle, Ausstellung, Soundwalk und Polterabend entsteht ein hybrides Format, ein rumpelnder Poltergeist, der im Radio und darüber hinaus sein Unwesen treibt. Inwieweit der Spuk auch offline durch die Stadt geistert, bleibt noch abzuwarten. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Glaskugel noch zu beschlagen. Wir beschwören jedoch hoffnungsvoll die Geister und passen das Programm der jeweiligen Situation an. Erneut wird die Popschublade transformiert in alle Richtungen, gedehnt, gesprengt und unsortiert zurückverwandelt. Zentrum des Festivals ist ein temporärer Radiosendung als experimentierfreudige Funkzentrale. Mit interaktiven Formaten wird das Publikum von zu Hause ins Radiogeschehen verwickelt. Gleich mehr. Eating the special on a boat when suddenly you choke and your farm was in your throat. As it spills upon the deck, you're reminded of what you said. There's nothing but art in the mirror, the thing if it have COVID. Now, do you, now, do it, now. Ein kurzer Track von Kalu und Meadowhouse, und der Track hatte den Titel Hum. Und Meadowhouse, komme ich noch dazu, sind mit auf dem Line-up des Festivals. Das ist entstanden, dieser Track, in April 2020, und ist auf Distanz gemacht, also passend zum Lockdown. Der eine hat es in London, der andere in Hertfordshire. Ich weiß nicht, wo das ist, gemacht, auf jeden Fall aus Distanz, und ist erschienen bei Bandcamp im April 2020, einem Album, wo eigentlich mehr so verschiedene Künstler so ihre kurzen Stücke oder längere Stücke aus der Corona-Zeit reinstellten. Nochmal ein bisschen zu dem Paripar-Festival, über das ich vorher gesprochen habe. Also es gibt verschiedene Formate, mit denen das Publikum ins Radiogeschehen verwickelt wird. Also eine wichtige Rolle spielt eben das Radio, der temporäre Radiosender bei dem Festival. Das ist das Zentrum des Festivals, der temporäre Radiosender. Und ein interaktives Format ist ein Polterabend. Klammer auf, zerstören Sie Ihren Lieblingshassgegenstand vor laufendem Mikro oder Soundwalks. Vertonen Sie dieses Brückengeländer. Also so interaktive Geschichten, die da geplant sind bei dem Festival. Und dann geht es eben darum, die Lücken zwischen den Disziplinen zu überbrücken mit Übersprungshandlungen und maskiert zu rufen, mehr Musik in die Kunst und mehr Kunst in die Musik. Nun zum Line-up. Die beiden Radiomacherinnen sind bei dem Festival Sarah Washington und Knut Aufermann. Wer schon ganz lang die Sendung gehört hat, vor 14 Jahren waren sie in der Klingling-Sendung, haben eben auch als selbst als Musiker schon 30-minütigen Set gemacht, ein Duo-Set mit Elektronik, die sie mitgebracht hatten. Und wir sprachen in der Sendung über ihre Arbeit. Sie sind schon seit über 20 Jahren in der, ja, sagt man, experimentellen Radiowelt aktiv. Ich glaube, Sarah Washington hat Resonance FM mitgegründet in London und sie ist dann irgendwann von London weggezogen. Zusammen mit Knut Aufermann leben sie jetzt, glaube ich, in der Nähe von Trier und machen aber mobile Radiosendungen und so heißt auch ihre Webseite MobileNet und Mobile Radio Net, glaube ich, oder ich müsste mal nochmal nachgucken. Also Sarah Washington und Knut Aufermann machen diese Radiosendung und wahrscheinlich auch die Moderation dann. Dann gibt es eine Ausstellung von Alcu aus Barcelona, Anna Irina Roussel aus Barcelona, Roc Jiménez de Cisneros auch aus Barcelona und dann der vierte aus Barcelona ist Albert Taratz. Und dann ist noch eine Reni Hofmüller dabei aus Graz. Dann gibt es ein Installation und Konzert von Mentos Gulgendo aus Warschau und verschiedene Radio-Performances von Evol Barcelona, Aksak Mabul Brüssel, No Bra New York, Bo Walzer Chicago, Daniel R. Wilson, aka Meadow House, hatten wir gerade gehört mit diesem Stück Deep 13 aus Wien, Iti Minchesta aus Cloth Wally und Istari Lasterfahrer aus Hamburg und Labs aus Glasgow und viele mehr. Kuratiert wird das Ganze von Felix Kupin-Nikasson und Florian Boll-Reinlich. Und ich habe mir halt so das Line-Up durchgehört und versucht, was zu finden zu den Namen. Und eins ist mir da begegnet, das ist ein Bo Walzer von Stupid Drunk. Nee, Bo Walzer ist die Band und Stupid Drunk Pro ist, glaube ich, das Stück, genau. Und das ist ein Album, das bei Bandcamp am 17.11., 2020 auf jeden Fall erschienen ist. Das hat den Titel Album, das hat den Titel LA Club Resource. Und daraus also das Stück oder der Song Stupid Drunk Pro. Thank you. Okay, das Stupid Drunk Bro von Bo Once aus Chicago. Und der ist Teil des Line-Ups des Pari-Par-Festivals. Das übrigens, nicht, dass es da Enttäuschungen gibt, das fängt ja am 4.3. schon an, also Donnerstag, nächsten Donnerstag in der Woche. Und zwar nicht um 20 Uhr oder 21 Uhr oder sonst 22 Uhr auseinander, nein, sondern schon um 12 Uhr. Wahrscheinlich mit diesem Radio, ich weiß gar nicht, wie sie das Radio dann, ob es da eine neue Frequenz geht oder ob das dann Internetradio ist, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Ich hoffe, das teilt sich dann nochmal mit. Wie gesagt, die Webseite selber ist noch gar nicht so richtig aktuell. Da ist zwar irgendwie so eine Seite drauf, wo das auf das Festival drauf hingewiesen wird, aber das war es dann auch schon so. Also man kann keine Einzelheiten nachgucken, aber bei www.vamh ist das ganz gut nachzulesen. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob die anderen Tage auch dann so eine Zeit haben oder ob die dann später anfangen. Kleinen Moment. Nee, die fangen alle um 12 Uhr an. Also, diese sozusagen ein Ganztagesprogramm von 12 Uhr, Endzeit ist nicht angegeben für dieses Festival. Früher bekannt, heute nicht mehr, in letzter Zeit nicht mehr viel gehört wurde von Aksak Mabul. Das war wohl, ich kannte das vorher nicht, eine Band, die vor 30 Jahren gegründet wurde und damals als Avantgarde-Klassiker innerhalb der experimentellen Popmusik gegolten hat. 1977 ist Aksak Mabul gegründet worden und die hat sich wieder neu gegründet. Jetzt allerdings ein bisschen andere Zusammensetzung. Der Mark Hollander aus der damaligen Zeit ist immer noch dabei, aber Vincent Keynes ist nicht mehr dabei. Dafür ist eine Veronique Vincent dabei und ich glaube, bei der Aufnahme, die wir jetzt hören, sind noch ein paar andere, aber da gab es keine Informationen. Auf jeden Fall ist ein Album von ihnen erschienen im Mai 2020, Figur heißt es bei Bandcamp und davon das Stück Dramuscule. Climb into my arms, then crash. Tu me prends par le pied gauche? C'est bête, mais c'est drôle. Twist your lips and your mind. I drink up your words and I swallow mine. My will is your honey. Illusion, illusion. I'm feisty. Forever. You'll admire me because I'm your hero forever. You'll hear all I say because I'm your hero forever. You'll let me finish Perec's crosswords because I'm your hero. Macho armado. Acrimonious mood is boring me. What do they got on the back? Yes, no, je sais plus. Stop mumbling. It's unbearable. Il faut te corriger, ma petite. One day I won't stand it anymore. Et tu n'auras que tes yeux peut pleurer. Je sors. No, stay. Je sors. Stay. Je sors. What did I say? Stay. something about myself. Soy una ilusión, un sueño. Los sueños, sueños son. Und hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Kling Ding. Und nach diesen etwas poppigen Klängen kommt ein bisschen was Ähnliches von mir, und zwar von einer Band aus Kroatien, die in den 90er Jahren aktiv war. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, namens Mamojebak. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist eher so ein bisschen, naja, ich würde es jetzt nicht Punk nennen. Es ist ein bisschen Industrial drin, ein bisschen No-Wave, ein bisschen Noise. Und ich spiele ein kurzes Stück, das hat den Titel, kann ich das jetzt hier noch lesen? Massina heißt es, glaube ich. Von Kroatien kommen wir jetzt nach Japan. Und zwar möchte ich eine Live-Aufnahme spielen von dem deutschen Pianisten und Komponisten Stefan Schulze, mit dem ich auch schon das Vergnügen hatte zu arbeiten. Und er war circa vor 5-6 Jahren in Japan unterwegs und hat dort verschiedene Konzerte gegeben, unter anderem auch in einem kleinen Club ein Konzert für präpariertes Klavier, und daraus hören wir jetzt ein Stück. Thank you. Gut, nach diesem Solostück wieder ein Ensemblestück, und zwar Bone Games, eine Komposition von Sabrina Schröder aus dem Jahr 2016 für verstärktes Ensemble, und das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Distractfold Ensemble entstanden. Die beteiligten Musikerinnen sind Rocio Bolaños, Bassklarinette, Daniel Brew, Elektrikgitarre, Linda Jankowska, Boat Kick and Snare Drums, Christian Schmidt, Boat Kick Drum und andere Perkussion, Alice Burton, Cello, und Sabrina Schröder spielt Transducers, Playing Bass Drum, Floor Tom and Plywood Cubes via Live Manipulated Sound Waves Through Transducers. Transducers sind sozusagen so, so Wandler, also praktisch sind so Teile wie der Lautsprecher ohne die Membran. Und diese Teile, diese Transducer, kann man an allen möglichen Materialien festmachen, an einem Holztisch, Metalltisch oder an irgendeinem Blechteil oder auch an Scheiben. Also da ist natürlich ein Risiko. Aber auf jeden Fall übertragen sie Schallwellen, Frequenzen auf das jeweilige Trägermaterial. Also bei ihr sind es eben die Bassdrum, Floor-Tom und andere, diese Holzkästen, die sie da verwendet hat. Die Komponistin und Performerin Sabrina Schröder lebt in Kanada, und bei ihr geht es um Live-Verarbeitung und selbstgebaute Mechanik in ihren Performances. Und wichtig ist ihr, dass es sowohl um das Körpergefühl als auch um den hörbaren Klang geht, wie der Titel schon nahelegt. Es ist ein längeres Stück von fast 13 Minuten von Sabrina Schröder komponiert, Bone Games. nach diesem elektroakustischen Feuerwerk jetzt wieder eine richtige Band, eine Jazzband, die ja auch eine CD gemacht hat. Und zwar ist es nochmal Stefan Schulze am Klavier, Peter Ewald an den Saxophonen und der amerikanische Schlagzeuger Tom Rainey. Die drei haben auch mindestens eine CD aufgenommen und waren hier in Deutschland auch auf Tournee. Ich weiß nicht, ob das Ensemble noch besteht, aber ich möchte jetzt hier eine Aufnahme spielen von 2018 ist die, glaube ich. Den Titel weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das Stück hat auch keinen Titel. Aber es ist definitiv teilweise notiert, aber sehr viel auch improvisiert. Thank you. Ja, nach diesem frischen Free-Jazz-Stück nun Musik eines Komponisten, der sich vom Free-Jazz wieder entfernt hat, der wohl früher Saxophon gespielt hat, Jazz und Free-Jazz gespielt hat und das vor 20 Jahren sich dann irgendwann festgestellt hat, dass er in so einer Krise ist, dass er nicht so recht weiter weiß und sich dann mehr damit befasst hat, diese Trennung und Teilung von Komposition und Improvisationspraktiken ein bisschen aufzuheben und Kompositionen seitdem schreibt, die einen gewissen Fixierung haben und gleichzeitig Freiheitsmomente in sich enthalten und daraus dann so die Möglichkeit den Musikern erlaubt, nach individuellen Dispositionen sich frei zu bewegen. Während das Ganze noch irgendwie so als Form erkennbar bleibt. Es geht um den Musiker Magnus Granberg, der bei dem kommenden, folgenden Stück auch präpariertes Klavier spielt. Und der hat eine Aufnahme gemacht, die ist vom Mai 2020, ist sie zumindest erschienen, bei Bandcamp und bei Another Timbre. Viele kennen das Label als mittlerweile sehr geprägt von der musikalischen Ästhetik der Wandelweiser Gruppe. Okay, es geht auch ein bisschen in die Richtung bei Magnus Granberg, aber interessant ist auch die Liste der Musikerinnen, die da beteiligt sind. Da ist Anna Lindahl dabei, Violine, Roger Davis, Harfe, Toshimaru Nakamura, No Input Mixing Board, Peter Wasberg, Electronics, Ko Ishikawa, Sho, Leo Svensson, Sander, Cello, Simon Allen, Vibraphone, Amplified Strings, Hendrik Olsson, Objects, Erik Karlsson, Percussion. Und das Stück hat den Titel Let Pass My Weary Guiltless Ghost. Das kann sein, dass es jetzt das letzte Stück der heutigen Klingling-Sendung ist. Electronic Jam ist gerade schon am Aufbauen. Die nächste Sendung wird dann am 19. März wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel sein. Und falls wir uns nicht mehr sprechen oder hören, weiter anregendes Hören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt also das Stück Let Pass My Weary Guiltless Ghost. Thank you. Das war die Klingling-Sendung. Und die nächste Sendung, wie gesagt, am 19. weiter anregendes Hören und Informationen und den Mitschnitt gibt es demnächst. Oder die Informationen jetzt schon, den Mitschnitt demnächst gibt es bei www.hierunda mit einem R und zusammengeschrieben hierunda.de/klingding.html.